Yoruba, Euruba, Pantheon, geh weiter. Geh die Straßen lang mit dein flachem Mähne. Saug den Rücken aus, was meinst denn, er kocht. Schnell bist du dir, aus dir schnell du brichst. Bis zum Brechen zieh, dann mit neue Zeichen die brochen Linien umerzieh. Lass das Heiße weichen, weiches, wehleidiges, geh scheißen.